nächste Song, der geht wieder in die Richtung von Bluegrass. Rhonda Vincent heißt die Interpretin und ihre CD heißt All American Bluegrass Girl. Und daraus Heartbreakers Alibi, Rhonda Vincent.